1. Die sind die Wert Jeremias, des Sohns Hilkias, der aus einer Priesterfamilie in Anathoth im Gebiet von Benjamin stammte. 2. Das Wert des Herrn ergingen in Waren der Regierungszeit von Josia, dem Sohne Mons, im dreizehnten Jahr seiner Herrschaft über Juda. 3. Orchenter Jojakim und bis zum Ende des elften Regierungsjahrs von Zedekia blieb im Amt, bis die Bevölkerung Jerusalems im fünften Monat in die Verbannung geführt wird. 4. Der Herr wandte sich mit einer persönlichen Botschaft und mich und erklärt mir mein Bestimmen. 5. Bever ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich bereits erkannt, und noch vor deiner Geburt habe ich dich ausgesondert, dich zum Propheten für die Völker zu ernennen. 6. Ich entgegnet jedoch voller Bedenken, dass ich nicht in der Lage sei zu sprechen, da ich noch viel zu jung und unerfahren sei. 7. Doch der Herr weise mihin, nicht auf mein Alter zu verweisen, sondern überall dorthin zu gehen, wohin er mich sende, und genau das zu verkünden, was mere Auftrag. 8. Vor der te mich auf, kein Furcht vor den Menschen zu haben, da mir Versprach, und meine Seat zu sein und mich vor Gefahren zu bewähren. 9. Daraufhin streckte der Herr sein Hand aus, beruht meinen Mund und erklärt, dass sein eigenen Wort direkt in meinen Mund gelegt habe. 10. Gab mir die Vollmacht über Völker und Königreich, einerseits auszurotten und zu zerstören, andererseits aber auch aufzubauen und zu pflanzen. 11. Danach fragte mich der Herr in einer Vision, was ich sei, woraufhin ich antwortet, dass ich den Zweig eins Mandelbaums erkenn. 12. Der Herr bestätigt mein Beobachtung und erklärt, dass Ebenso wachsam über seinem Wort stehe, dessen Erfüllung sich zu stellen. 13. Als das Wort des Herrn eins Weites Mal zu mir kam, so ich einen siedenden Kessel, dessen Öffnung sich von Norden her gegen uns nähte. 14. Der Herr erläutert mir, dass aus dem Norden ein großes Unheil über Albewohner des Lands hier in Brechen wird. 15. Erkundigteren, als dem der nordlichen Königreich herbeizurufen, damit sie throne vor den Toren Jerusalems und gegen die Mauern der Stadt Judas aufstellen. 16. Auf dies weise Word das Volk für sein Bosheit zur Rechenschaft ziehen, sie in verlassen und statt dessen Fremden gotten so ihren eigenen Werken gedient haben. 17. Ich soll mich nun bereit machen, aufs Ten und dem Volk als mitteilen, was mir befehl, one mir von ihnen einschachten zu lassen. 18. Gott versichert mir, mich hüt zu einer befestigten Stadt, einer eisernen Saul und einer bronzenen Mauer gegenüber dem gesamten Land und seinen Anführern zu machen. 19. Obwohl sie gegen mich kämpfen würden, konnten sie mich nicht besiegen, da der Herr versprochen hat, mich zu retten und stets bei mir zu sein.